Spaß mit Musik. Hör gut zu. A, B, C, die Katze lief im Schnee. Und als sie dann nach Hause kam, wo ist die Katze? Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze. Wo ist die Wanze? Sing mit! Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hin über alle Welt? Ein kleiner Stern. Gut zu. Häschen in der Grube saß und schlief, saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Wo ist der Hase? Häschen in der Grube saß und schlief, saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Wo ist der Hirsch? Gut zu. Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Juhai!